Moin. Donnerstag. Schlecht geschlafen. Irgendwie hatte ich einen trockenen Hals. Gaumensegel geschwollen. Sonst eigentlich nix. Naja, am Tag vorher hatte ich vielleicht zu viel Ethanol geschnüffelt. Betrieblich. Beim Entfetten, vor Markenkleben. Vielleicht auch trockene Heizungsluft. Oder die Klima im Auto. Egal. Nach der Arbeit ging's zum Doc, Covid-Booster und dann nach Hause. Am nächsten Tag lief die Nase. Dem Hals ging's wieder gut. Es hatte was von Allergie. Mehr war eigentlich nicht. Samstag hatte ich dann leichten Kopfschmerz und ein Hauch Husten machte sich breit. Sonntag hustete ich etwas mehr und hielt es für eine gute Idee, einen Schnelltest zu machen. 2 Striche. Covid. Aber so eine Impfung verursacht eigentlich keine falsch positiven Ergebnisse, oder? Das Internet stimmte mir zu. Aber das Internet ist kein Arzt, also telefonierte ich Montag mit der Praxis und die schrieben mich krank, weil ein Schnelltest in der Regel nicht auf die Boosterimpfung reagiert. Herzlich willkommen hier im Infektionsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 247, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Röchel, Hust, nee, locker bleiben. Mutmaßlich hatte ich beginnt Corona und wurde drauf geimpft. Mittwochmittag war der Schnelltest bereits negativ und Freitag war der Husten fast weg. Insgesamt war das Gesamtensemble unproblematischer als ein herkömmlicher Schnupfen. Nicht mal der Arm, respektive die Einstichstelle, tat weh. Erstaunlich, aber ist so. Nehmt es als subjektiven Erlebnisbericht und macht draus, was ihr wollt. Ich war lange nicht mehr auf den Seiten des ZVAB, dem Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher. Der diesmalige Grund war eine Info eines Arbeitskollegen, der meinte, er hätte mal ein altes Foto der Firma in einem Buch seines Vaters gesehen. Sofort war ich interessiert und fragte, ob es das Buch noch gäbe oder er noch dran käme, aber er verneinte. Allerdings wusste er noch in etwa den Titel und sofort war mein Recherchewille geweckt. Long story short, ich fand das Buch mehrfach angeboten und habe es mir in gutem Zustand im mittleren Preissegment bei einem Anbieter geklickt. 2 Tage später war es da. Auf Rechnung. Gut verpackt und exakt so wie beschrieben. Blöd nur, es war gerade niemand zu Hause und der oder die Zustellende, völlig egal, hielt es für eine gute Idee, das Päckchen in eine Packstation zu legen. So ein Ding beim örtlichen Rewe, ohne Display, dafür mit App-Steuerung. Normalerweise werden Lieferungen beim örtlichen Spielwarengeschäft hinterlegt, aber mutmaßlich aufgrund des Weihnachtsmarkts hatte man keine Lust. Was weiß ich. Die App runterladen? Nö. Aber vielleicht hätte meine Holde Lust, da sie ohnehin ziemlich viele und fragwürdigere Apps auf ihrem Handy hat. Sie war so herzallerliebst, lud die App und fuhr bei Zeiten an der Packstation vorbei, um mein Päckchen zu befreien. Klappte nicht. Sendung konnte nicht zugeordnet werden, bla. Theoretisch hätte sie sich seit 2 Stunden abholbereit in der Station befinden sollen, aber praktisch konnte sie nicht zugeordnet werden. Nicht zugeordnet werden. Wie auch immer, gelang es meiner Holden Stunden später, als sie weihnachtsmarkttechnisch nochmal dort vorbeikam, das Fach zu öffnen und so erreichte mich die Sendung, über deren Zustellungsgate ich mich bereits beim Versender per E-Mail bitterlich beklagt hatte. Na gut. Nächste E-Mail mit bestem Dank für die gute Verpackung und den hervorragenden Zustand des Buchs verschickt. Das Ende vom Lied, nun habe ich einen Wälzer mit vielen spannenden lokalgeschichtlichen Details, den ich bislang nicht auf dem Schirm hatte. Der Inhalt schreit förmlich nach einer NAE-Konserve mit Frank, wenngleich ich noch nicht weiß, welcher der Hämmer mutmaßlich der Hammer wird. Einer bietet sich jedoch förmlich an. Selbstverständlich blieb es nicht dabei, also bei dem einen Buch. Wie bereits erwähnt, war ich länger nicht da, hatte aber Blut geleckt und suchte weiter nach lokalgeschichtlichen Werken, die ich noch nicht besitze, und wurde fündig. Naja, ist ja bald Weihnachten. Und wie es sich gehört, gibt's ja Weihnachtsmärkte vor Weihnachten. Am 7.12.2025 war so ein Weihnachtsmarkt in Wiehl und tatsächlich von 16 bis 18 Uhr auch der 143. Stammtisch in Wiehl verflixte 7. Man traf sich laut Listing, Zitat, erstmal am Glühweinstand auf dem Rathausplatz. Wenn sich bis daran bis zum Event noch was ändert, es gibt leider noch keinen Budenplan, versenden wir eine Benachrichtigung. Sollte jemand uns vor Ort nicht finden können, gerne eine Nachricht schicken. Wir werden verstärkt am Anfang das Smartphone beobachten. Zitat Ende. Das Smartphone beobachten. Ja, was soll's denn dann machen? Also, gucken, was passiert? Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 7.12.2025 und wir befinden uns auf dem Wiehler Weihnachtsmarkt. Ja, am Käsestand. Bergkäse aus dem Allgäu. Ich möchte grüßen. Wen? Ja, das weiß ich schon. So, jetzt wissen wir auch, wo nachher der Glühweinstand ist. Aber der Flammlachs-Hansel, der war gar nicht da, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber vielleicht steht er woanders. Da müssen wir mal gucken. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist es doch so, dass du im Endeffekt in diesem Vereinsheim hast du Kunsthandwerkermarkt und Ausstellung und dann hast du hier die ganzen Straßen eigentlich nur fressen und saufen, oder? Sehe ich richtig? Ja. Ja. Ja. Doch, oh, guck mal. Ein Nicht-Fress-Trinkstand. Unfassbar. Aber das ist quotentechnisch eher so meh. Ja, und die Geschäfte haben natürlich auch. Ne? Gewürze. Ja. Gewürze ohne Essen, das ist auch mal was anderes. Hier wurde der grüne Teppich ausgerollt. Wofür, weiß noch keiner. Was auch immer da rutscht. Jetzt fängt das hier schon an zu regnen. Das heißt, hier schon vorbei. Weiß ich nicht. Steht doch dran. Bitte nicht alleine betreten. Wir sind gleich wieder da. Ach so. Da kannst du drüber gehen. Da kannst du mit den Füßen rutschen wahrscheinlich. Aha. Ja, das war jetzt ja hier die... Ja, wir müssen noch mal außenrum gehen. Da sind noch... Außenrum heißt? Nicht über den Rathausplatz so quer wie gerade, sondern... Ach. Also quasi hier so runter und dann... Weiter und dann... Als würden wir mit dem Auto fahren. Als würden wir. Na, es ist halt schwierig, mit dem Auto über den Weihnachtsmarkt zu fahren. Die stellen jetzt immer diese Poller dahin. Ne? Oh, guck mal, Kloster Andechs, leckere Feuerzangenbowle. Was? Nein. Guck mal, da steht ein Nikolaus. Wo ist denn da der Unterschied? Ach so. Eine rote Bommelsmütze. Okay. So, und das ist jetzt hier der Außenbereich, oder was? Aha. Da ist der Watt Abi 27? Was habe ich denn jetzt nicht mitgeschnitten? Durch den G6, den neuen Wechsel gibt es, glaube ich, 26. Okay. Ja, also es gibt Wurst im Teiggewand, da wo neulich der Flammlachs war. Schade. Ja, das war ja der Knaller. Das war jetzt der... Also zum Glück gibt es ja gleich noch das Event. Wenn es dann nicht wirklich wie aus Eimern regnet. Ich nehme einen Schirm aus dem Auto mit. Aha. Ja, ich überlege auch. Naja... Ist die Frage, ne? Ob wir das machen oder ob wir es haken. Weißt du, ist ja, also es ist in einer halben Stunde. Also okay. Das wird jetzt nicht so dramatisch sein. Okay. Ja, machen wir jetzt mal Zwischenpause. Ja. Ja, Wiel, zweiter Versuch. Derzeit in der Tiefgarage. Wir fahren wieder zurück in die heimatlichen Gefilde. Ja, nieselt zwar nur noch, aber eben hat es ganz ordentlich geregnet. Und ach du Scheiße. Also, da wo Kopfsteinpflaster ist in diesem Wiel, da sind auch mehr Löcher als Steine. Das ist überaus traurig hier. Als wären sie hier mit extremen LKWs durchgefahren. Wahrscheinlich der Müllwagen oder so, keine Ahnung. Aber es sieht ja nur wirklich schlimm aus. Ja. Also der Weihnachtsmarkt selber, was soll ich sagen, eigentlich nur Fressmeile, ab und zu ein paar Geschäfte, ja, und da war auch ein bisschen was, was sich Kunsthandwerk nennt, aber das ist es dann auch. Das ist jetzt nicht so begeisternd. Das Event hat jetzt gerade angefangen, ich habe es als Log unterm Eventlisting gesehen, aber ich denke, in Ermangelung des Flammlachses und des Gesamtensembles habe ich da jetzt nicht wirklich Lust drauf. Da trinke ich mir lieber noch einen Glühwein zu Hause. Ja, man hätte mit den Leuten reden können, aber die treffe ich halt dann beim nächsten Event oder beim übernächsten oder beim überübernächsten, keine Ahnung wann. Und so viele Leute hatten sich jetzt nur auch nicht zu diesem Event angesagt. Mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Ne? Der Lindlarer Weihnachtsmarkt war schöner. Och. Abschlussrede. Gut. Ja, wenn die Holde der Ansicht ist, dass der Lindlarer Weihnachtsmarkt schön war, doof, dass ich da krank war. Was hatten sie denn da? Erzähl doch mal. Weniger Fressmeile, aber auch schön. Die Buden waren nett und die haben auch Kunsthandwerk und da haben ja die Vereine was gemacht und die Kindergärten und von dem Jugendzentrum, die haben verkauft gegen Spende, weil die sich einen neuen Boxsack zulegen möchten. Also das war optisch viel ansprechender und naja, das Glühbier war halt auch besser als komischer Glühwein, ne? Das muss man ja einfach auch mal sagen. Sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn, ja. Kann das sein, dass wir von letztem Jahr noch eine Flasche Glühbier unten bei uns rumliegen haben? Ja, man muss sich ja was aufheben können, weil ich habe ja dieses Jahr keinen neuen gekriegt. Ja, du hast doch nicht gesagt, dass du welches wolltest. Und ich hätte wahrscheinlich auch interveniert, weil der noch welches von letztem Jahr hatte. Also eine Flasche könnte man, zwei Flaschen wollen meistens. Die haben halt letzte Mal gekauft, ja. Ne? Zwei Flaschen. Davon hast du dann eine aufgehoben. Ja, siehste, musst du ja. Mal aufheben. Das können. Ist wie mit Resturlaub, ne? Ja. Also alle Leute heben sich Resturlaub auf. Meistens so zwei, drei Tage, weil die könnte man ja im neuen Jahr brauchen und das machen die jedes Jahr. Man versteht das Problem. Also die benutzen halt ihre normalen Urlaubstage im Jahr und wozu brauchen sie dann den Resturlaub? Egal. Ja, damit sie nicht es ist immer Jahr ein gutes Gefühl. Ja, aber das kriegen sie, mit ihrem Geld nicht geregelt. Ne? So nach dem Motto, ich habe noch Geld. Nee, ich kaufe mir jetzt nicht noch was auf Pump, sondern ich heb mal ein bisschen was auf, weil man könnte ja noch was brauchen, ne? Und eventuell kommt mal was Wichtiges. Nee, das wird alles sofort. Ja, und nachher holen sie dann rum, dass sie nichts haben. Dreimal im Jahr in Urlaub, aber sie haben zu wenig und können für uns Rentner nicht bezahlen. Das ist es heutzutage, ne? Aber ja, es ist ja jetzt Weihnachtszeit, ich will ja nicht so viel maulen. Und das ist ja auch hier vom Sound her nicht so dolle im Auto. Deswegen mache ich jetzt einfach mal aus. Ich wünsche euch was. Apropos Weihnachten. Neulich in Dagebüll suchten TJ und seine Holde lavalierend beim Kaschieren einen WWAC-Cash. WWAC, wir warten aufs Christkind. Auch im Jahr 2025 hat sich wieder eine Gruppe von Geocachern zusammengetan, um in der Adventszeit durch weihnachtlich gestaltete Caches und Events die Tage vor dem Fest etwas unterhaltsamer zu gestalten. Quelle: wwac-sh.blogspot.com. Obgleich der gesuchte Cache aus dem Vorjahr war, aber hey, es war ja auch noch keine Vorweihnachtszeit. reist mit mir in der Zeit zurück zum 23.10.2025. Es ist jetzt, Schatz, du hast ein Handy in der Hand. 20.28. Es ist 20.28 Uhr, wuhu. Wir haben gerade das Final eines Labcaches gelockt. Meine Holde macht sowas, ich mache sowas nicht. Aber das Final logge ich mit, weil ich habe eine Aufgabe des Labcaches erledigt. Die App, die haue ich mir halt nicht drauf. Ja, zwischenzeitlich waren wir essen. Es war sehr, sehr lecker. Ach, ich kann diese Lokation nur empfehlen. Wir waren jetzt zweimal, dreimal? Dreimal da. Aller guten Dinge. Aus Gründen, genau, aller guten Dinge. Und jetzt nachtcachen wir hier durch Dagebüll. Und weil ja bald Weihnachten ist, gehen wir zu einem alten Weihnachtscache, ich glaube aus letztem Jahr. Kann das sein? WWWRC. Ja. Ja, noch so ein kleiner Fußmarsch nach dem Essen ist ja gut. Soll ja gesund sein. Und morgen ist ja das Wetter schlecht. Also schauen wir mal. Eigentlich sollte ja heute Joshua hier sein. Also so ein Sturmtief. Aber das wurde ja dann abgesagt. Scheint ja irgendwie über dem mittleren Westen Deutschlands. Genau. Lindler säuft ab. Egal, wir sind ja in Dagebüll. Übermorgen nicht mehr. Da wird es wahrscheinlich hier raufziehen. Einmal so auf der Autobahn über uns rüber. Und dann hat sich das. Aber dann kommen wir vielleicht mit einem gewaschenen Auto wieder zu Hause an. Ja, man muss ja mal Glück haben, ne? Salze vom Auto. Genau. Ja, das ist schon so ein Ding, weißt du, wenn du hast abends die Karre freigebremst. Weil hier oben ist ja Fahren eher so, ja, wir fahren halt. Und dann müssen wir noch nicht ein Stück weiter. Kommen wir dann da hinten? Weil wir müssen ja da hinten dann darüber. Also wenn du jetzt. Ja, aber wir müssen da so, weil so tschüpp, tschüpp, tschüpp. Ja, das würde ich da vorne machen. Okay. Besser ist. Ansonsten ist das eher Meh. Ja. Weil da ist nämlich, glaube ich, kein Bürgersteig. Ja, kann sein. Also dann hast du ja eigentlich deine Bremsscheiben in der Regel strahlend, sauber. Und dann kommst du am nächsten Morgen zu deinem Auto und die gucken dich an, als wären die 10 Jahre im Schlick gewesen. Rostig, mies, echt übel. So, und nu? Ach. Wir müssen da rein. Ich muss hier mal auf mein Handy gucken. Ach guck, hier ist das Radar. Ja, das zeigt nach da vorne. Warum sind wir da nicht über den Deich gegangen, meine Liebe? Da vorne ist ja. Von dem da vorne ist ja jetzt irgendwie eingezäunt, ne? Willst du jetzt da neben dem Zaun in den Wald gehen? Obwohl, kann ich mir ja vorstellen, ne? Ist ja ein Weihnachtscache, warum soll der nicht im Wald sein? Da ist aber auch sowas wie ein Weg. Guck mal, da ist sowas wie ein Weg. Da ist ein Weg. Ein Weg quasi wie weg. So ein bisschen schräg nach da. Die Holde macht die Lampe an. Willst du nicht auch vorgehen, wenn du schon Licht an hast? Ich an mir vorbei drängen. Ich dräng doch nicht. 11 Meter, 10 Meter, 9 Meter. Da ist doch ein Baum. Das ist doch ein Weihnachtsbaum. Ist das der richtige? 7 Meter. Geh noch ein Stück. Ich hab 4 Meter. Ich guck mal hier. Das ist bestimmt der. Andere Seite. Nopsi, Dopsi. Soll ich auch mal Taschenlampe anmachen? Dann habe ich gleich keinen Akku mehr. Ist egal, wir fahren ja eh nach Hause. 20 Taschenlampe. Deine Taschenlampe ist heller als meine. Vielleicht ist hier einer. Ich habe hier auch keinen Kasten. Dein Handy ist heller als meins. Dein Handy ist heller als meins. Sie sind nicht gleich hell wie deins. Das muss hier sein. Da oben? Da? Das ist Stroh. Das kannst du doch hier nicht im Dunkeln machen. Das ist doch scheiße. Ernsthaft. Also 9,7 Meter und das Ding, das ist total... Ja, du stehst bei mich bei. Dann hast du halt Glonas. Und ich habe Jonas. Nehmen wir doch einfach mal den hier. So, gucken wir mal. Ist ja auch ein Weihnachtsbaum. Da ist ein Kasten. Ja, es ist nicht ein Kasten. Nee, sondern... Drüber, drunter. Ja, der Trick ist ja der... Also dieses Geocaching ist echt kompliziert. So, da. Ah, nur Fimselbäume. Ich soll dir helfen. Ja. Gut. Fimselpadawan. Hör auf, ich mache hier mal Licht aus. Mach mal Licht aus. Steck mein Handy weg. Bitte. Damit meine Tasche nicht anbrennt. Und jetzt friemel ich, was zu friemeln ist. 3, 2, 1. Das wird schon. Meins. Ja, deswegen. Ah. Und siehe da, ein Logbuch offenbart sich. Würdest du das Licht halten? Ja. In dem Moment, plötzlich und unvermittelt, wurde unser Protagonist vom Weihnachtswunder berührt. Mutmaßlich. Vielleicht war es auch der Grinch oder es stieg ihm lediglich ob der guten Luft das Strandlager zu Kopfe. Jedenfalls sprach er plötzlich in fremden Zungen. Doch hört selbst. Heute machst Licht und du lockst es nicht. Doch. Doch. Aber wohl. Sie lockt es. Es ist der Wahnsinn. Wir haben einen Weihnachtskasch gefunden. Mal wieder. Ja, das hätte der Zutzler nicht. Jetzt muss das noch fotografieren. Ja, du hast ja Licht an, dann kannst du das ja auch mit dem Handy. Nun habe ich ein Problem. Ja, weil wenn du da Foto machst, dann ist nämlich das Licht aus. Ist mir eben auch passiert. Och, jetzt bin ich blind. So ein scheiß Blitz. Passt. Kann man lesen. Machst du da wieder Licht an? Ja. Sonst kann ich es ja nicht mehr zusammendrehen. Hätte ich ja getan. Draht nicht. Rundum sind Magneten, das heute nicht. Ist der Wahnsinn. Ich hatte Strandlager. Merkt man's? Aber nur zwei. Ich sag da nichts. So quasi am Mass. Strandlager. Das ist, das hat so 6, irgendwas Prozent. Das könnte auch ein Bockbier sein, aber ist es heute nicht, weil es ist halt von der Flensburger Brauerei und nicht von den Einbäckern, ein Ehenpöckischen oder wie das da heißt. Es ist halt schon Strandlager. Es klingt gut. Das könnte ich auch empfehlen. Ich habe es ja selbst bezahlt. Ja, betrunken am Kasch. Aber es ist hier so dunkel. Das interessiert keine Sau, was wir machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das veröffentliche, wenn ich wieder nüchtern bin. Wahrscheinlich schon. Weil jeder Mensch hat ja so seine Fehler. Und man muss ja mal feststellen, der TJ hat auch welche. Er ist halt auch nur ein Mensch. Gell? Außer der Zutzler, der ist einfach nur, das sage ich jetzt nicht, das ist justiziabel. Du hast eine Karte, ja. Eine Navigationskarte. Ja. Also ich habe jetzt so einen Sextanten. Ich habe den Trip. Ich habe Sextanten. Ja. So ein Dreitanten? Nee, Triceratops, nein, ja. Das ist was anderes. Ich hatte den Sextanten, Karten habe ich nicht, aber vielleicht ja morgen, wenn ich es nachlog und dann dieses, was war das andere Ding, was du da gekriegt hast? Kompass habe ich noch. Ein Kompass? Ja, ein Kompass. Den habe ich ja, aber so ein anderes Ding. Nee, das habe ich ja eben nicht, das ist ja das, was mir fehlt. Verzeih es mir, egal. Das schauen wir mal. Also ich habe ja verschiedenes Zeug gekriegt hier beim... Übrigens, es waren auch eine ganze, beim Treasure-Dingsi, es waren auch eine ganze Menge Bayern hier in der Lokalität. Warte mal, wenn der hier durchkommt, dann werden wir wahrscheinlich überfahren. In der Lokalität, Knaller, also so viele Bayern wie hier an der Nordsee sind, gell? Da kann ich mir vorstellen, die mengt die ganzen Berg eigentlich gar nicht. Die wollen die Windräder haben. Ja, kommst du mal bei mich vor. Wo ist das selbst? Wo ist jetzt das? Wir gehen jetzt nicht wieder diesen Weg zurück. Ich würde gerne hier über den Inselparkplatz und. Ja, wieso heute nicht? Weil ich dich dafür brauche. Für den Inselparkplatz? Ja, für. Aber wir müssen jetzt auf. Nein, nicht hier, sondern da vorne geht's auf. Dann gehen wir heute daher über den Zaun oder was? Nee, da vorne ist jetzt der Eingang, entweder jetzt da oder da. Aber ich würde jetzt sagen da, weil da ist nämlich der. Ist ja eh wurscht. Ich gehe jetzt daher. Nee, also so viele Bayern wie hier oben sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die das geil finden, dass es da unten keine Windräder gibt. Sonst würden die ja gar nicht hier oben hochkommen. Weißt? Die wollen die Fähren, die wollen die Windräder, die wollen alles. Aber nicht den Zutzler und nicht die Oberleitungen und nicht diesen ganzen anderen Scheiß. So sieht es nämlich aus. Das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. So sieht's aus. So, liebe Kinder, da könnt ihr mal sehen, was Alkohol aus den Menschen machen kann. Oder Weihnachtscashs. Und die Moral von der Geschichte, in diesem Fall hier gibt's die nicht. Stattdessen einfach nur noch eine kleine Geschichte. 5.55 Uhr. Der Wecker klingelt und ein älterer Herr, nennen wir ihn Paul, ist wach. Wie jeden Arbeitsmorgen hört er noch die Nachrichten des lokalen Radiosenders. Dann macht er das Licht an und steht auf. Das Morgenritual ist jeden Morgen dasselbe. Ein Ritual eben, bevor er zu seiner Arbeitsstätte fährt. Dort angekommen macht er das, was er seit Dekaden tut und auch da gibt es kaum Abwechslung. Eingefahrene Prozesse und letztendlich auch nur Rituale. So plätschert das Leben dahin wie ein langsamer, ruhiger Fluss. Paul sitzt oft am Ufer dieses Flusses. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, wenn man nur lange genug am Ufer eines Flusses säße, würde man irgendwann die Leichen seiner Feinde vorbeitreiben sehen. Wirkliche Feinde hat Paul nicht, wirkliche Freunde aber auch nur eine Handvoll. Viele in seinem Alter oder jünger sind schon vorbeigetrieben und jetzt ist er einer der letzten Alten, sowohl von den Kollegen als auch seines Freundeskreises. Auch sein Bekanntenkreis hat sich im Laufe der Jahre dezimiert. Viele sind auf Twitter verblieben, als er es dort unerträglich fand, manche zogen nach Blue Sky und einige wenige ins Fediverse. Blue Sky hatte anfangs das Blau vom Himmel versprochen, aber auch dort hält es Paul nur noch schlecht aus. Das alte Twitter-Gefühl von damals, als Zwitscher noch in Ordnung war, ist lange weg und etwas Vergleichbares mag sich nicht einstellen. Auch in diesem Fediverse nicht mit seinen ungezählten Instanzen, in deren Tiefen man niemanden wiederfindet. Paul weiß nicht, wie er das finden soll. Ohne X, Facebook, WhatsApp und Insta ist man quasi tot. Zumindest für den virtuellen Rest der Welt. So sitzt Paul am Ufer des Flusses und scrollt durch die sich täglich wiederholende Mastodon-Zeitlinie. Katzen, Hunde, Vögel, Eichhörnchen, Krieg, Klima, Rad versus Auto, alles versus rechts. Elektro versus Verbrenner. Warum sagt man nicht dies oder das? Fotoidee, dauerkrank, Umfrage. Mehr desselben. Tag für Tag. Mehr desselben. Paul steckt das Handy weg und blickt auf den Fluss. Das Wasser fließt gleichmäßig dahin. Hier und da kräuselt sich die Oberfläche ein wenig, dort, wo die größeren Steine unter der Oberfläche im Bachbett liegen. Glatt geschliffen und bewachsen. Mutmaßlich liegen sie schon Jahrzehnte im Fluss. Schneeschmelzen sind über sie hinweggegangen, Hochwasser, Treibgut, Dinge sind an ihnen hängen geblieben und wurden bei Zeiten wieder weggespült. Pauls Gedanken gehen auf die Reise, treiben mit dem Wasser den Fluss hinunter, zurück in die Vergangenheit. Er denkt an seine Schulzeit, seine Jugend, das zweite Auto. Sein erstes war nicht wirklich ernst zu nehmen. Die Leute, mit denen man abhing, Mädels, die Ausbildung. Irgendwann der erste Job, gefolgt vom zweiten. Die Hochzeit, die Kinder, Szenen eines Lebens in einem Zeitraum, in dem sich die Menschheit mehr als verdoppelt hat. Die Menschheit. Gibt es eine wahrnehmungsverzerrtere Spezies auf diesem Planeten? Mutmaßlich nicht. Ein Wunder, dass sie es überhaupt so weit und so lang geschafft hat, in dieses Jetzt, wo alle und jeder nur einen Klick weit von irgendeiner Wahrheit entfernt sind. Paul greift zum Handy, hält kurz inne und steckt es zurück in die Tasche. Opium fürs Volk. Ein überteuertes Stück Elektronik als neue Religion voller neuer Prediger eigener Wahrheiten und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Realitätsflucht oder zur Einsamkeitsbewältigung. Katzen, Hunde, Vögel, Eichhörnchen, Krieg, Klima, Rad versus Auto, alles versus rechts, Elektro versus Verbrenner. Warum sagt man nicht dies, sondern das? Fotoidee, dauerkrank, Umfrage, Videos. Ganz vergessen, Videos. Mehr desselben, Tag für Tag, mehr desselben. Paul blickt auf den Fluss. Das Wasser fließt gleichmäßig dahin. Hier und da kräuselt sich die Oberfläche ein wenig, dort, wo die größeren Steine unter der Oberfläche im Bachbett liegen, glatt geschliffen und bewachsen. Mutmaßlich liegen sie schon Jahrzehnte im Fluss. Schneeschmelzen sind über sie hinweggegangen, Hochwasser. Treibgut, Dinge sind an ihnen hängen geblieben und wurden bei Zeiten wieder weggespült, wie viele seiner Erinnerungen. Aus Zeiten, als er noch gelebt hat. Real. Für sich. Und nicht nur für ein Endgerät. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 247 vom 11.12.2025. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher.